1974, nach Stefano Bontates Entlassung aus dem Gefängnis, wurde das Triumvirat, das seit 1969 in der Provinz Palermo die Organisation geleitet hatte, von einer Kommission ersetzt, die hauptsächlich aus Bontate-Verbündeten bestand. Tano Badalamenti hatte als Provinzrepräsentant den Vorsitz. Im Februar 1975 beherbergte eine Villa inmitten der Landschaft Zentralsiziliens unweit der stolzen Stadt Enna die erste Versammlung eines völlig neuen Gremiums, der Interprovinzialkommission oder auch Region. Die Region umfasste 6 Bosse, die Repräsentanten der 6 Provinzen Siziliens mit der höchsten Mafiadichte: Palermo, Trapani, Agrigent, Caltanissetta, Enna und Catania. Die Mafia-Kommissionen dieser 6 Provinzen stellten je einen Delegierten für ein Komitee, das auf der gesamten Insel die Verbrechen der Mafia koordinierte. Die Autorität dieser Interprovinzialkommission war allerdings relativ begrenzt. Der strategische Kopf hinter der Region war Pippo Calderone, dessen jüngerer Bruder Antonio später Kronzeuge werden und uns kostbare Einblicke in diese bemerkenswerte Phase der Mafia-Geschichte liefern sollte. Pippo Calderone, ein Geschäftsmann und Ehrenmann aus der ostsizilianischen Stadt Catania, machte sich sogar die Mühe, eine neue Verfassung für das Gremium zu entwerfen. Der wichtigste Artikel in dieser Verfassung und der erste Punkt auf der Tagesordnung bei der ersten Zusammenkunft der Region war ein inselweites Entführungsverbot bei Todesstrafe. Die Gründe für das Verbot leuchteten ein. Entführungen mochten kurzfristig zwar lukrativ sein, machten die Mafia aber bei der Zivilbevölkerung unbeliebt. Obendrein führten sie zu Repressalien seitens der Polizei, Straßensperren und dergleichen, die besonders jenen Mafiosi das Leben erschwerten, die auf der Flucht waren. Eine solche diplomatische Maßnahme ließ sich schwer ablehnen, und so gingen auf dem ersten Treffen der Region 6 Hände brav nach oben, um sie zu bewilligen. Jedoch, wie immer bei Angelegenheiten der Mafia, war das Entführungsembargo nicht nur ein praktischer Beschluss, sondern auch ein taktischer, zumal er gegen die Corleoneser gemünzt war, um sie innerhalb der Cosa Nostra zu isolieren. Ligio, Reina und Provenzano hatten verstanden. Am 17. Juli 1975, nur wenige Monate nach diesem ersten Treffen der Region, fuhr ein kleiner alter Mann in einem Alfa Romeo 2000 durch die gleißende Hitze eines sizilianischen Sommernachmittags. Sein Ziel war Salemi, doch er kam niemals dort an. Die Corleonese hatten erneut zugeschlagen und damit ihrer Verachtung für die Region und deren Schachzüge gegen sie Ausdruck verliehen. Außerdem hatten sie diesmal ein wahrhaft illustres Opfer erwischt. Der alte Mann im Alfa Romeo war kein anderer als der Steuereintreiber Luigi Corleo. Auf Sizilien war das Eintreiben der Steuern privatisiert worden. Seit den 50er Jahren hatte Nino Salvo, Corleos Schwiegersohn, das Steuereintreibungsunternehmen der Familie in eine riesige Neppmaschine verwandelt. Gemeinsam mit seinem Vetter Ignazio hatte sich Nino Salvo mittlerweile das Monopol auf die Steuern des Landes gesichert und verlangte skandalöse 10% Provision. So wanderte eine von 10 Lira, die ein Sizilianer an Steuern bezahlte, direkt in die Taschen der Salvo-Vettern. Damit nicht genug. Die Salvos konnten sogar eine 2- bis 3-monatige Verzögerung zwischen dem Eintreiben der Steuern und dem Weiterreichen an den Staat erwirken. 2 bis 3 Monate, in denen diese gewaltigen Summen angenehme Zinsen einbrachten. Beide Salvo-Vettern waren außerdem Ehrenmänner und eng mit 2 Mitgliedern des Triumvirats befreundet, Tano Badalamenti und Stefano Bontate. Mit der Entführung Luigi Corleos hatten die Corleonese die wirtschaftliche, politische und kriminelle Macht in Sizilien mitten ins Herz getroffen. Die Corleo-Entführung war für Badalamenti und Bontate erst nur peinlich gewesen, dann aber zur tiefen Demütigung geworden. Obwohl sie das Umland von Salemi mit Leichen überzogen, konnten sie weder die Geisel befreien, noch irgendeinen Beweis finden, der ihren Verdacht, dass die Corleoneser dahinter steckten, bestätigt hätte. Um allem die Krone aufzusetzen, starb der alte Corleo während seiner Geiselhaft, vermutlich infolge eines Herzinfarkts. Badalamenti und Bontate jedoch fanden nicht einmal die Leiche. Die Corleoneser steckten zwar nicht das erhoffte Lösegeld ein, gewannen jedoch etwas, das sich langfristig als ungleich kostbarer erweisen sollte. Den weithin sichtbaren Beweis, dass Badalamenti und Bontate in ihrem Territorium nicht einmal ansatzweise die Kontrolle innehatten.